Tränen rollen über mein Gesicht. Weil ich dich liebe, schreib ich dieses Gedicht. Schreibe ich dieses Gedicht. Tränen rollen über mein Gesicht. Weil ich dich liebe, schreibe ich dieses Gedicht. Die Nacht ist dunkel, ich bin allein. Ich wünsche mir, bei dir zu sein. Ich will so gern vor deinem Grab stehen oder dich endlich wieder in meinem Traum sehen. Die Nacht ist dunkel, ich bin allein. Ich wünsche mir, bei dir zu sein. Ich will so gern vor deinem Grab stehen oder dich endlich wieder in meinem Traum sehen. Tränen rollen über mein Gesicht, weil ich dich liebe, schreibe ich dieses Gedicht. Tränen rollen über mein Gesicht, weil ich dich liebe, schreibe ich dieses Gedicht. Ich liebe dich vom tiefsten Herzen. Wenn ich an dich denke, vergehen meine Schmerzen. Ich denke an dich und das immerzu. Deshalb kommt mein Herz niemals zur Ruhe. Ich liebe dich vom tiefsten Herzen. Wenn ich an dich denke, vergehen meine Schmerzen. Ich denke an dich und das immerzu. Deshalb kommt mein Herz niemals zur Ruhe. Die Augen schließe, will ich dich im Traum sehen. Wenn ich sie wieder öffne, dann will ich zu dir gehen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht herein. Ich öffne die Augen und will bei dir sein. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht herein. Ich öffne die Augen und will bei dir sein. Tränen rollen über mein Gesicht, weil ich dich liebe, schreibe ich dieses Gedicht. Weil ich dich liebe, schreibe ich dieses Gedicht. Ja, Rasulallah, ja, Habiballah, ja, Rasulallah, ja, Habiballah, ja, Habiballah.